hat mehr für den Frieden getan als Adolf Hitler. Stammst du nur zu früh, ist uns allein, wie man das verzeihen, wie denn nie. Waschmaschine, kommen die Teile heran.